Mathematik summiert das Ergebnis der Gegenwart. Minus, minus, minus, plus, plus, minus. Mathematik summiert das Ergebnis der Gegenwart. Minus, minus, minus, minus, plus, plus, minus, plus. Mathematik summiert das Ergebnis der Gegenwart.